Wie ist die Kirche Jesu Christi verfasst? Die Kirche Jesu Christi ist als eine wahre und vollkommene Gesellschaft verfasst und man kann an ihr wie an einer juristischen Person Seele und Leib unterscheiden. So, ganz ausdrücklich. Diese Unterscheidung, die später der Pater Fine und seine Schüler, die Fine jetzt wieder leugnen wollen, also gewissen Leuten, kann man es nicht recht machen und es sind auch dieselben, die dann an allem was auszusetzen haben und praktisch auf dieselbe Konklusion kommen, denselben Schluss ziehen wie die Protestanten, dass nach dem Heiligen Petrus dann praktisch keine wirklichen Päpste mehr gegeben hat. Also, weil das eben der Heilige Pius X. Zum Beispiel kann kein richtiger Papst sein, wenn er sowas in seiner Kirche, in seinem Katechismus schreibt, dass man in der Kirche Seele und Leib unterscheiden muss und so weiter und quer durch die Kirchengeschichte, alles was diese und jene Kirchenlehrer gesagt und geschrieben haben, was ihnen nicht passt, also die muss man alle irgendwie unter den Teppich kehren und dann bleibt halt von der Kirche schon wieder nichts mehr übrig. Jedenfalls, Heilige Pius X. Und die Theologen, die ganze Kirche, die ganze Tradition der katholischen Lehre, weiß ich schon ein bisschen besser, ist eine uralte Unterscheidung. Bei einer physischen Person unterscheidet man Leib und Seele, der Mensch bestäbt das Leib und Seele. Bei einer juristischen Person kann man auch dieselbe Unterscheidung, analog natürlich, anwenden. Die Kirche Jesu Christi, die Kirche, die Jesus Christus gestiftet hat, ist eine wahre Gesellschaft, das vergessen viele heute. Die These von Cassius Jakob kümmert sich eben auch um diesen Aspekt, den viele andere und irgendwie ausfallen lassen. Eine wahre Gesellschaft, weil sie eben aus Menschen besteht hier auf der Erde. Die streitende Kirche, haben wir ganz am Anfang gesagt, meistens sprechen wir hier im Besonderen von der streitenden Kirche. Und da muss eben eine gewisse Hierarchie, eine gewisse Ordnung so weitergeben. Also die Kirche ist eine wahre Gesellschaft, weil sie aus Menschen besteht, muss eine gewisse gesellschaftliche Ordnung geben, juridische Ordnung, ja. Was hier viele nicht bedenken. Es gibt inzwischen gesagt, die These von Cassius Jakob, die kümmert sich auch um diesen Aspekt unter anderem. Ja. Das kann man nicht vernachlässigen, dass die Kirche diesen juridischen Charakter hat. Und sie ist eine vollkommene Gesellschaft, das heißt in der katholischen Ausdrucksweise, dass sie alle Mittel in sich besitzt, um ihr Gemeinwohl, um ihr Ziel zu erreichen. Ja. Die Kirche ist die vollkommene Gesellschaft im übernatürlichen Sinn, weil sie alle Mittel besitzt, Christus ihr alle Mittel gegeben hat, damit sie die Seelen in den Himmel führen kann, so wie der Staat die vollkommene natürliche Gesellschaft, die ist das Gebilde, das eben alle Mittel in sich besitzt, um sein Ziel erreichen zu können. Das hier ist das natürliche Wohlergehen der Menschen auf der Erde. Eine wahre und vollkommene Gesellschaft ist die Kirche und man kann an ihr wie an einer juristischen Person Seele und Leib unterscheiden, eine uralte Unterscheidung, wie gesagt, dass die Fineisten das heute nicht mehr wahrhaben wollen, das ist deren Problem, da kann man nicht viel helfen. Also ich auch nichts sagen lassen, nur herauspicken, was ihnen in den Kram passt.